Bei Gefühlen sprechen die Deutschen gern von ihrem Bauch. Unsere Lieblingsrussin Alia Begischeva findet das wunderbar. Auch wenn der bekannte Psychoanalytiker Sigmund Freud ihre Meinung definitiv nicht teilen würde. Möchten Sie mitlesen? Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Ich habe eine sehr nette E-Mail von einer Leserin bekommen. Sie bat mich, über Bauchgefühle zu schreiben. Sie wollte auch wissen, ob sich die Deutschen wirklich darauf verlassen. Bauchgefühl ist ein wunderbarer Ausdruck, eines von diesen deutschen Wörtern, die eine Geschichte erzählen. In meiner Muttersprache, dem Russischen, haben Gefühle nichts mit dem Bauch zu tun. Im Deutschen dagegen ist der Bauch das Zentrum der Emotionen. Das zeigen die vielen alltagssprachlichen Ausdrücke zu diesem Thema, die das Wort Bauch enthalten. Sich gebauchpinselt fühlen bedeutet, dass man sich nach einem Lob gut fühlt. Eine Bauchlandung machen steht für ein Gefühl des Misserfolgs. Die Deutschen können sich ein Loch in den Bauch freuen und vor Aufregung Schmetterlinge oder sogar Flugzeuge im Bauch haben. Wer etwas aus dem hohlen Bauch tut, ist unvorbereitet. Wer vor jemandem auf dem Bauch liegt, ist unterwürfig. Vor Lachen halten sich die Deutschen den Bauch, die Wut lebt auch darin. Außerdem gilt, ein voller Bauch studiert nicht gern. Die Gefühle entstehen am gleichen Ort wie das Leben. Eine Frau spürt nämlich ganz real etwas in ihrem Bauch, wenn sie ein Kind erwartet. Auch das Hungergefühl entsteht dort. Ohne Essen können wir nicht leben, also ist der Bauch die Heimat für das Essentielle. Im Deutschen gehören auch die Gefühle dazu. Insofern ist es gar nicht so überraschend, dass die Deutschen, wenn es ums Geld geht, vor allem auf ihr Bauchgefühl hören. Das war vor einigen Jahren das Ergebnis einer Studie. Die Geldanlage ist in Deutschland ein sehr wichtiges Thema. Wichtiger als Aussehen, Essensqualität und Hausausstattung. Ein Deutscher hat vielleicht keinen Wäschetrockner und trocknet seine Bettlaken im Wohnzimmer. Aber eine Altersvorsorge hat er ganz sicher. Und wen soll man bei den wichtigsten Entscheidungen zu Rate ziehen, wenn nicht die Brutstätte des Lebens? Heute sind Bauchgefühle wichtiger denn je. In fast jedem Ratgeber wird der Mensch dazu aufgefordert, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Egal, ob es um das Thema der Firmengründung, der Partnerwahl oder der Mitarbeiterführung geht. Von der Macht der Intuition wird oft gesprochen. Bauchgefühle gehören heute zur emotionalen Intelligenz. Viele Menschen verdienen ihr Geld damit, dass sie anderen beibringen, sich auf ihr Bauchgefühl zu verlassen. Und zwar umso mehr, je komplexer die Situation ist. Vermutlich deshalb begründen viele deutsche Firmen ihre Ablehnung gegen Cloud-Technologien mit ihrem schlechten Bauchgefühl, so eine zweite Umfrage. Der große österreichische Psychoanalytiker Sigmund Freud würde sich im Grab umdrehen, wenn er das wüsste. Er glaubte, dass der Mensch 90% seiner Entscheidungen aus dem Unbewussten heraustrifft. Das fand er schrecklich. Ich habe mich jetzt auch zu einem Training angemeldet, bei dem die Intuition trainiert wird. Ich glaube, ich könnte es für eine Kolumne nutzen. Mein Bauchgefühl sagt mir das.